Da war nur mehr das Wichtigste war dann Verpflegung und Leben. Manches weiß man dann nicht mehr, das vergisst man. Diese Erlebnisse, die hauen alles andere zusammen. Aber jetzt muss ich dazu sagen, bevor ich zu dieser Luftwaffenhelfer-Geschichte dazukommen bin, habe ich mich schon interessiert für Wehrmachtsteile. Und da habe ich mich im jugendlichen Blödsinn, Unverstand, habe ich mich freiwillig gemeldet zu einer Sondereinheit, die mir ganz einfach als Jugendlicher imponiert hat. Und das war mein, das war sozusagen das Heiligtum. Das war die Division Hermann Göring. Man kriege kommt und muss ja schreiben, daher, Altbüller, weil das war meine Heimatadresse, kommt daher. Ich werde aufgrund meiner Meldung einberufen zur deutschen Wehrmacht und so weiter und so weiter. Und ich habe mich zu stellen in, wie hat das geheißen, da draußen in der Nähe von Grodens, also in Polen draußen. Ich habe eigentlich noch keine Frontberührung in dem Sinn, direkte, noch nicht gehabt. Aber dieser Frontaufzug von Berliner Seite weg, Richtung Osten, weil der Feind war ja im Osten, und da haben sie uns dann schon gesagt, wir kommen in die Nähe der Front, weiß nicht, wann es war, war es beim Tag oder beim Nacht, hat es einmal geheißen, Stuhlhelm aufsetzen, Karabiner laden. Na, oei, jetzt geht's los, jetzt geht's rund. Ne, wa? Ist auch dann wirklich rund gegangen. Man hat dann schon gehört, es sind bei uns jungen Burschen, wir sind da als eine Einheit gewesen, von 130 Leuten war unsere Einheit. Überblieben sind von der Einheit dann 16 Mann sind überblieben. Alles andere ist war nicht mehr, mit denen war nicht mehr zu rechnen. Weil, bis dass wir draufgekommen sind, dass wir in Deckung gehen sollten, haben sie die ersten zwei Toten schon weggetragen. Ne? Also, es ist ziemlich hart runtergegangen. Und da haben wir gehört, jetzt haben wir schon die Alten gefragt, wer schießt denn da? Na, wer soll denn schießen? Wir können ja nicht mehr, weil wir nichts mehr haben. Also, oi. Das sind die Siegesmeldungen gewesen, die wir uns erwartet haben. Wir haben geglaubt, also da kommt uns jetzt schon, was weiß ich, eine Einheit mit der Fahne entgegen. Und den ersten Toten, das das Erlebnis, wo man den Krieg in einem anderen Büdel vor, habe ich eine andere Vorstellung dann vom Krieg gehabt, als meine Siegesgedanken, die waren da fort. Ich war Maschinengewehrschütze, war zweiter Schütze war ich, also ein Meter neben mir, rechts von mir, ist der Zweier Schütze gewesen, das war Munikanonier, der hat sorgen müssen für die Munition, dass die ins Maschinengewehr reinkommt. Und der hat, ich hab den seine Finger gesehen und da hat er den Gurt irgendwo, ist das ja gut gewesen, und ich denke, der hält jetzt den Gurt und verkrampft sich da oder geht nicht, bleibt du hängen. Und ich schreie ihm nur, also er soll den Gurt weitergeben. hängt. Der rührt sich nicht, der Kampi, der rührt sich nicht. Und alles war, aufstehen wir nicht dürfen, weil das war gefährlich. So weit bin ich schon gewesen. Habe ich so, und ging so um und reiß ihn, reiß die Hand so, so weg, dass der Gurt frei ist. Ja, ich reiß das weg, der Gurt ist schon frei geworden, der ist sogar ein wenig runtergefallen, aber der Kopf ist gleich nachher gefallen. Oh, ei. Der lebt ja gar nicht mehr. Der ist tot, der ist dort so gewesen, hat den Gurt gehalten und ist mit dem Kopf und mit dem Stahlhelm auf die Faust da drauf gefallen. Das hat gelähmt und ist nicht mehr weitergegangen. Darum hat das gezwickt. Und da habe ich den ersten Toten gesehen. Einmal habe ich mir einen Kram gepackt und bin schon voll gewesen. Bin nicht mehr durchgeblieben, das ist gefährlich. Und das waren innerhalb von einer viertelhalben Stunde waren das meine ersten Kriegserlebnisse. Dass gleich nebenbei der Kamerad, von wo der war, so weit bin ich zu dem überhaupt nicht gekommen. Wir sind zusammengestellt worden und einer ist schon gefallen. Statt die 135 waren wir nur mehr 134. Ja, das war mein erstes Kriegserlebnis und das hat mich eigentlich schon mehr auf Vorsicht geprägt als auf Siegesbewusstsein. Von da habe ich nicht mehr gewonnen, sondern schau nur, dass du lebendig rauskommst.